Auch hier bemerke ich meine Grenzen. Bin ich derart in mir selbst verstrickt, dass ich die Dinge gar nicht an mich heranlasse, dass ich das meiste als etwas Äußeres auffasse, um es aus meiner Warte heraus zu blockieren oder zu kommentieren? Plötzlich erscheint es mir, als habe Tekas etwas über die Oberflächlichkeit ausgesagt, über die ich mich so oft in Amsterdam geärgert habe. Aber bin ich denn anders? Wir wandern schweigend durch den Nebel. Es dauert lange, bis ich meine nächste Frage stelle. Aber was ist, wenn der andere seinen Kraftwillen nicht überwindet? Dies ist ein großes Problem in der Entwicklung eines Menschen. Er kann stark von äußeren Kräften beeinflusst werden, von starren, eingeschränkten Sichtweisen, die ihren eigenen Kraftwillen behaupten. Und doch kann jeder Mensch sein Bewusstsein öffnen und sich weiterentwickeln, wenn er seinen eigenen Kraftwillen überwindet. Wer aber seinen eigenen Kraftwillen überwunden hat, wird sich von der Kraft des anderen nicht mehr treffen lassen. Er hat erkannt, dass der Kraftdrang etwas Fremdes ist, von dem der Mensch beherrscht wird. Nicht der Mensch zeigt sich hier feindselig, sondern sein Kraftdrang. Dieser Mensch ist bemitleidenswert, denn er hat das Wesentliche nicht erkannt. Er ist ein Sklave seines Drängens. Seine flüchtige Befriedigung zieht er aus errungenen Erfolgen. Er fühlt sich selbst bestätigt und bestätigt doch nur etwas Fremdes, seinen Kraftdrang. Warum fühlt er eine Befriedigung? Weil er eine kurze Entspannung erlebt, eine Lösung von der Spannung, die der Kraftdrang in ihm verursacht. Das Gleiche geschieht, wenn sich der Wille ein Ziel setzt und dieses Ziel erreicht wird. Es zeigt sich ein Zustand kurzer Zufriedenheit, ein Wohlgefühl. Hier unterliegt der Mensch einer Täuschung, denn er glaubt, diese Befriedigung hänge mit dem erreichten Ziel zusammen. Dabei entsteht sie, weil mit dem Erreichen des Ziels der Kraftdrang überwunden wird. Einen Moment lang schwebt der Mensch frei, weil sich sein Wille erfüllt hat. Im Deutschen gibt es für eine bewältigte Aufgabe das Wort Lösung. Der Mensch empfindet die Loslösung von der Kraft, ein gelöstes Bewusstsein. Er spürt eine Entspannung und Hochstimmung. Doch dann wird sein Kraftdrang wieder aktiv und sucht sich ein neues Ziel. Und der Mensch folgt dem Kraftdrang, um abermals eine Befreiung von der Kraft zu erreichen. Und je stärker der Kraftaufwand war, desto stärker wird die Befreiung von der Kraft empfunden. So bleibt der Mensch der Kraftebene verhaftet und nie wird seine Befriedigung von langer Dauer sein. Das Glück aber befindet sich jenseits des Kraftdranges. Daher kann niemand willentlich glücklich werden. Im Dunst des Waldes zeichnen sich überall bläuliche Schatten ab. Wir stehen zwischen den Bäumen, während Tekas gebückt den Boden absucht. Ich überdenke seine Worte. Das Bewusstsein sei etwas, das von außen auf die Welt blicke und von äußeren und inneren Kräften geprägt werde. Das kann ich nachvollziehen. Hätte ich andere Erfahrungen gemacht, andere Bücher gelesen, eine andere Erziehung gehabt, ich würde anders denken. Doch hier gerate ich ins Stocken. Denn wie soll ich mich davon lösen? Ich habe nur diese Erfahrungen, die ich habe. Ich bin ein Produkt meiner Vergangenheit. Wie sollte ich das ändern? Ich versuche Tekas meine Gedanken mitzuteilen und erhalte eine Antwort, die ich nicht ganz verstehe. Du hast deine Erfahrungen, deine persönlichen Bewusstseinsstrukturen. Wenn du aber dein Bewusstsein öffnest, wirst du erkennen, dass deine Erfahrungen allgemeine Erfahrungen sind. Denn allen Dingen liegen die gleichen Prinzipien zugrunde. Jeder Mensch erlebt eigentlich, in immer anderer Verwandlung, das Gleiche. Er erzählt davon auf seine Weise, mit seinen Betonungen, Einschränkungen, mit den Prägungen seines Bewusstseins. Ich versuche mir diese Sicht vorzustellen und bin verwirrt. Wenn mein Bewusstsein, so wie das Bewusstsein aller Menschen, geprägt ist, wie soll ich dann dieses Gleiche, von dem Tekas spricht, wahrnehmen? Wie soll diese Öffnung des Bewusstseins möglich sein? Und wie soll mein Bewusstsein dieses immer Gleiche erkennen, wenn es doch als Bewusstsein von der Welt getrennt ist, gewissermaßen von außen auf die Dinge blickt? Es muss doch eine Basis geben, auf deren Grundlage dieses immer Gleiche verstehbar ist. Ich fange an zu schwimmen und habe Schwierigkeiten, meine Fragen zu formulieren. Es gibt diese Basis. Wir gehören zu jener unbewussten Kraft, die das Universum erschaffen hat. Wir sind diese Kraft in einer eigenständigen Gestalt. Das Bewusstsein trennt uns von diesem unbewussten Wirken. Unser Körper aber ist die Verbindung. Er ist Teil des Unbewussten, ist belebte Materie und Energie. Er ist in den Dingen. Und über den Körper ist auch das Bewusstsein mit den Dingen verbunden. Es ist selbst eine körperliche Funktion und kann sich nicht von dem Körper loslösen. Es kann Körperlichkeiten ignorieren, ausblenden, sich widersetzen, aber es erhält seine Informationen nur über den Körper und kann nur über den Körper in der Welt agieren. Deshalb darf sich das Bewusstsein nicht gegen den Körper stemmen, sondern muss eine Einheit mit dem Körper schaffen. Tekas spricht leise, während er sich hier und da bückt, um einen Pilz näher zu betrachten. Plötzlich lacht er auf. Er hat eine Gruppe Pilze entdeckt, pflückt sie und legt sie in seinen Korb. Dann erhebt er sich und wendet sich zu mir um. Immer dann, wenn der Mensch nicht auf etwas Bestimmtes fokussiert ist, kann er das Unbewusste spüren. Wenn er nichts denkt und sich frei macht von einer Zielrichtung. Diesen Zustand versucht die Meditation zu erreichen. Sobald der Mensch aber abgelenkt wird, schließt sich sein Bewusstsein wieder und ist fixiert auf einen Punkt. Diesen Punkt nimmt er nun bewusst wahr und der große Rest wirkt als unbewusster Gesamteindruck. Der Mensch hat ein Unterbewusstsein, in dem dieser Eindruck fortwirkt. Außerdem hat er Gefühle, die ihn mit dem Unbewussten verbinden. Sie sind ein unbewusstes Erfassen der Dinge, ein Effekt auf die Wahrnehmung, auf Energie, Licht und Dunkel, Wärme, Kälte, Farben, Formen, Berührungen, Betastungen, Geschmack, Geruch, Geräusch und Klang und Stille. Das Bewusstsein ist von dem Gefühl durch eine Grenze getrennt und trotzdem sind beide miteinander verbunden. Warum sind sie verbunden? Weil sie unterschiedliche Effekte derselben Wahrnehmung sind und weil sie sich gegenseitig beeinflussen. Gedanken können Gefühle auslösen und Gefühle können Gedanken erzeugen. Gefühle wirken auf den Körper, auf das Bewusstsein, auf die Erinnerung und können über den Moment hinaus fortwirken. Die Gefühle werden differenzierter, je bewusster ein Lebewesen ist, und aus dem Bewusstsein heraus entstehen wiederum neue Gefühle. Das eine beeinflusst das andere und aus diesem Wechselspiel entsteht der innere Zustand des Menschen. Weil aber die Gefühle und das Bewusstsein getrennt sind, können sie gegeneinander versetzt wirken, sich beeinflussen und stören. Der Mensch wandelt durch unterschiedliche Zustände und wird mal von dem einen, mal von dem anderen geleitet. Wenn sich aber das Bewusstsein von dem Kraftdrang gereinigt hat, kann es die Gefühle erleben, ohne sie gleichzeitig unterdrücken oder lenken zu wollen. Ja, in diesem Zustand verändern sich die Gefühle. Sie überlagern sich zu einem Gefühl, in dem alles enthalten ist. Hier wird alles ein Fluss, eine wandelnde Bewegung. Der Mensch verbindet sich mit dem Unbewussten. Der Wald ist vollkommen still. Ich atme tief und versuche, meinen Körper zu spüren. Und gleichzeitig merke ich, wie selten ich auf meinen Körper achte. Er ist da, doch scheine ich ihn mitunter fast zu vergessen. Können Sie diesen Zustand beschreiben? Es ist ein großes Glücksgefühl. Jeder Mensch kennt dieses Glück in einer abgeschwächten Form. Wenn er sein Unterbewusstsein öffnet, ohne sich von dem Bewusstsein stören zu lassen, dann lässt er sich von seinen Gefühlen und Instinkten leiten und spürt eine Einheit. Dies zeigt sich zum Beispiel im Rausch, in der Hingabe oder wenn sich Menschen von Bewegungen leiten lassen, die sie gelernt und ganz verinnerlicht haben. So können sich Sportler, Tänzer, Musiker, Bauern, Schauspieler, Künstler, Handwerker ganz im Fluss befinden. Doch immer wird dieser Fluss unterbrochen, sobald sich das Bewusstsein einschaltet. Es reißt den Menschen schlagartig heraus, ordnet und bewertet die Dinge und erzeugt eine Distanz zum Augenblick. Aber Sie haben dieses Glück abgeschwächt genannt. Ja, weil es das Bewusstsein nicht mit einschließt, sondern von dem Unterbewusstsein geleitet ist. Das Bewusstsein stört hier den Fluss. Es wird fortgedrängt, damit eine Einheit im Menschen entstehen kann. Hier zeigt sich im Menschen etwas Tierhaftes,